Ich danke. Tschüss, ciao. Tschüss, in der Technik, Julia Jochum. Und morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, wieder mit einer freien Themennacht, 0800 220 50 50.